Siegfried erschlug und ich schimmend fern. Jetzt wüsst ich ihm noch das herrlichste Weib. Auf hohen Felsen sie schlief, Feuer brennt ihren Saal, durchschritte die Brunst, deckte die Brunst. Erlöst du auch dieser Farbe Graun?